Es ist 5 vor 8. Jetzt das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Simone Gutbellet. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Abend. Eine Spaziergängerin hat im Kreis Bergstraße eine Leiche entdeckt. Die Frau war am Nachmittag in einem Seengebiet bei Bensheim unterwegs, als sie den schrecklichen Fund machte. Wer der oder die Tote ist, ist laut Staatsanwaltschaft noch unklar. Erste Ermittlungen würden auf ein Gewaltverbrechen hindeuten. Nach der FTI-Pleite stockt der Reisekonzern TUI sein Angebot auf. Man habe rund 300.000 Plätze von FTI übernommen, sagte ein Sprecher. Vor allem in der Türkei und Ägypten, aber auch in Spanien und Griechenland. Das hilft wohl auch einigen ehemaligen FTI-Kunden. FFH-Reporterin Zoe Tasovali. Die Konkurrenz bekommt durch die FTI-Pleite einen ordentlichen Schub. Viele bieten jetzt Sonderdeals an oder besondere Konditionen. TUI hat sich zum Beispiel Reisekontingente von FTI gesichert. TUI geht davon aus, dass die zusätzlichen Kontingente für mehr als die Hälfte der betroffenen FTI-Kunden ausreichen werden. Die Allianz selbstständiger Reiseunternehmer warnt aber Reiseveranstalter, die Preise jetzt nicht aufgrund der veränderten Wettbewerbssituation zulasten der Urlauber zu erhöhen. Verwirrung um eine angebliche Feuerpause in Teilen des Gazastreifens. Das Militär hatte die taktische Pause angekündigt, offenbar ohne Absprache mit der israelischen Regierung. FFH-Reporterin Mareike Enghusen. Medienberichten hier in Israel zufolge sei Verteidigungsminister Yoav Gallant im Vorfeld nicht über die geplante taktische Pause informiert worden. Die Pause soll täglich von morgens bis abends gelten und Armeeangaben zufolge dafür sorgen, dass mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen geliefert werden können. Israels Finanzminister Bezalel Smotrich kritisierte dagegen, die Hilfsgüter würden der Terrororganisation Hamas helfen, sich an der Macht zu halten. Mareike Enghusen, Tel Aviv. Schon lange wird in Frankfurt über eine neue Multifunktionshalle diskutiert. Jetzt werden die Pläne konkreter. Ein neues Gutachten habe ergeben, dass eine solche Halle am Stadion machbar wäre, sagte Oberbürgermeister Josef heute. Eine solche Halle für Basketball, Handball, Eishockey und Konzerte würde, stand jetzt, rund 250 Millionen Euro kosten. Baubeginn könnte demnach schon nächstes Jahr sein. Die Fußball-Europameisterschaft bei Hitradio FFH. Slowenien hat sich im ersten Spiel der Gruppe C ein Unentschieden erkämpft. Gegen Dänemark spielen sie am Ende 1:1. Vorher hatten die Niederländer ihre Partie gegen Polen mit 2:1 gewonnen. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Marvin Ulrich. Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen und es ist gerade nichts los. Sehr gut. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an. FFH, das Wetter. Das sieht leider gar nicht mal so gemütlich aus. Heute Nacht ziehen ein paar Regenwolken übers FFH-Land. Morgen geht es auch so weiter. Ab dem Mittag können dann aber auch vor allem im Norden Gewitter auftauchen, die sich im Laufe des Tages dann Richtung Süden bewegen. Und es wird relativ windig und das alles bei Temperaturen zwischen 21 und 24 Grad. Seien Sie bitte morgen ein bisschen vorsichtiger, wenn Sie unterwegs sind, und zünden Sie am besten jetzt schon mal Ihre Gartenmöbel fest.